nichts ist so traurig wie das, wenn deine Freunde dich verraten, deine Frau dich verlässt. Nichts auf der Welt kann so ein Schmerz wieder heilen, ist das Schlimmste daran, doch allein zu sein. Nichts ist so traurig wie das, wenn deine Freunde dich verraten, deine Frau dich verlässt. Nichts auf der Welt kann so ein Schmerz wieder heilen, ist das Schlimmste daran, doch allein zu sein. Richtig essen kostet du schon lang nicht mehr, der Griff zur Flasche und das Leben ist leer. Die Trauer im Herzen, die schmerzt zu sehr. Wenn man alles verliert, ist man doch dann verloren. Ach, wie schnell es auch geht. Und so fickt es dich, weil die Tage, die du siehst, und so zerbricht das Licht, weil so viel Scheiße, die du siehst, nicht wichtig ist. Und alles, was du tust, es bringt es nicht, Scheiße zu sehen und auch Scheiße zu fressen. Wie die Igno im Laden, ich spuck euch reichen ins Essen. Wie auch gleich auszusprechen, dass der Hass in mir stimmt, weil Eltern, die du hattest, nicht mehr da sind. Und wie die Spinner nur noch sehen, dass du klarkommst, und das Bild von dir sehen, dass du arm bist. Ich hab so viel gesehen, ich hab so viel erlebt in all den Jahren, auch ihr kommt und geht. Nichts ist so traurig wie das, wenn deine Freunde dich verraten, deine Frau dich verlässt. Nichts auf der Welt kann so ein Schmerz wieder heilen, ist das Schlimmste daran, doch allein zu sein. Nichts ist so traurig wie das, wenn deine Freunde dich verraten, deine Frau dich verlässt. Nichts auf der Welt kann so ein Schmerz wieder heilen, ist das Schlimmste daran, doch allein zu sein. Wie wär's, wenn du heute mal kämpfst, den Morgen vergisst, du endlich mal alles gibst? Wie wär's, wenn du Sorgen verdrängst, die Ängste, die du hast, auch endlich bekämpft? Wär das nicht eine Sache, mal wieder zu stehen, als nur Bilder im Kopf und so fließen die Tränen? Hat das Leben im Kopf schon aufgegeben, wie auch aufzugeben, die Liebe im Leben aufzugeben, wie auch gehen zu lassen? Sind Gedanken im Kopf, sich selber zu hassen? Die Frage, die dann bleibt, was soll ich nur machen? Warum hat der Engel, der mich schützt, im Stich gelassen? Fragen über Fragen kreuzen mein Tag. Ist es meine Schuld oder war es nur Schicksal? Tage für Tage, die langsam vergehen. Und ja, dieser Schmerz, er tut mir so weh. Nichts ist so traurig wie das, wenn deine Freunde dich verraten, deine Frau dich verlässt. Nichts auf der Welt kann so ein Schmerz wieder heilen, ist das Schlimmste daran, doch allein zu sein. Nichts ist so traurig wie das, wenn deine Freunde dich verraten, deine Frau dich verlässt. Nichts auf der Welt kann so ein Schmerz wieder heilen, ist das Schlimmste daran, doch allein zu sein. Lang ist es her, als du mich in die Arme nahmst, mich ansiehst und mir sagst, du bist meine Nummer 1. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich Frieden finden soll. Meine Freunde fallen selber, nie was gezollt. Freunde gehen, du gehst mit, schenk dir Liebe und es sitzt. Dieser Satz, dieser Blick, mit uns beiden klappt es nicht. Ich höre deine Mutter reden, sie sagt, mach doch endlich Schluss mit diesem Typen, der ausnutzt. Sag mir, was hab ich davon? Und wenn ich dir sage, was ich fühl und frag, unterstelle ich nix, weil ich mir Gedanken mach und ich renn und renn, lauf und denk dran Alkohol, weil ich keinen Ausweg mehr kenn. Und ich sagte, versprach, ich trink nicht mehr viel, und ich sprach mein Versprechen und wieder zufrieden. Vorbei mit der Scheiße, ich schreib Text, um frei zu sein, wie ein Vogel fliegen und einfach nur bei dir sein. Endlose Tage, endlose Nächte, ich zähle die Sekunden, will die Stunden brechen, berechne die Stärke, wie lange man es aushält, wieder aufsteht und wieder mal aufs Maul fällt. Nichts ist so traurig wie das, wenn deine Freunde dich verraten, deine Frau dich verlässt. Nichts auf der Welt kann so ein Schmerz wieder heilen, ist das Schlimmste daran, doch allein zu sein. Nichts ist so traurig wie das, wenn deine Freunde dich verraten, deine Frau dich verlässt. Nichts auf der Welt kann so ein Schmerz wieder heilen, ist das Schlimmste daran, doch allein zu sein.